Am Firmensitz in Menlo Park teilte das Unternehmen mit, man könne derzeit weder sagen, woher der Hackerangriff kam, noch welches genaue Ausmaß er gehabt habe. Man habe die Sicherheitsbehörden informiert. Rund 90 Millionen Nutzer wurden heute vorsorglich aus dem Netzwerk ausgelockt. Der Hackerangriff kommt für Facebook zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt. Seit Monaten steht das soziale Netzwerk wegen seines leichtsinnigen Umgangs mit den Daten seiner Nutzer in der Kritik. Viele Politiker in den USA und in der EU sind der Meinung, dass Facebook zu mächtig geworden ist. Erst im April war bekannt geworden, dass eine britische Datenanalysefirma rund 87 Millionen Nutzerdaten aus dem Netzwerk heruntergeladen hatte.